10 Minuten geben, ohne mich Nehme zu ich dann, she's unterbrechen. okay. Recording. So, jetzt nimmt er auf. So, Sie haben 10 Minuten. Ich Okay, wenn Sie ganz was falsch sagen, dann ist okay. Das unterbricht wenigstens nicht meinen Sprachfluss. Kurz ein Zwischenkommentar, aber bitte keine Sätze sprechen. Einfach nur mich zum Punkt kommen lassen. Jawohl. Okay? Jawohl. Also halten wir erstmal fest, es geht um die Frage, gibt es einen Schöpfer? Und Sie selber haben behauptet, es gibt nichts oder kein Faktum, das dagegen spricht. Es gibt keinen Richtig. Beleg, das uns zeigt, es gibt keinen Schöpfer. Das ist Richtig. schon mal sehr interessant. Es gibt manche Menschen, die behaupten zum Beispiel, ja, es spricht gegen einen Schöpfer, weil es Ungerechtigkeit gibt auf der Welt. Ja, natürlich Warum spricht spricht nicht? alles gegen einen Schöpfer, aber es gibt keine Beweise. Nein, es spricht nichts gegen einen Schöpfer. Also die widersprechen sich gerade. Erstmal sage ich Ihnen, Sie Nein, selber Sie haben haben. gesagt Belege. Ich habe gesagt, es gibt Nein, keine Belege, die belegen, dass es keinen Schöpfer gibt. ich habe nicht nur gesagt Belege. Ich habe gesagt, was spricht gegen einen Schöpfer und gibt es einen Beleg? Weil ein Beleg spricht ja gegen einen Schöpfer. Sie sind vollkommen unehrlich, echt. Sie gehen voll in so Details rein und verdrehen das und diskutieren darüber, statt über das Wesentliche zu reden. Und das ist eine typische ein Argumentationsmuster von unehrlichen Menschen. Weil wenn Sie die klaren Fakten als Belege haben, dann brauchen Sie nicht immer wieder so einen Schwachsinn von sich zu geben. Ich habe Ihnen ganz klar gesagt, was spricht gegen einen Schöpfer? Das Welche ist der Mensch, Belege, der sagt, ich darf welche nicht Schwachsinn Belege, sagen. welche Belege? Ja, Sie haben eben, glaube ich, 10-mal Schwachsinn gesagt, deswegen ich gebe es auf. Ich bin auch mittlerweile echt wütend, weil Sie wirklich nicht vernünftig sind. Sie sind nicht höflich beim Diskutieren. Überhaupt nicht. Sie sind sehr frech und stellen Ihre Behauptung oder Ihre Meinung als ultimative Tatsache dar. Sie sind für mich viel fanatischer als ein Christ. Viel fanatischer. Viel fanatischer. Deswegen, Sie sind der Letzte, der behaupten darf, guck mal, die Christen, die folgen blind ihrer Religion, ohne nachzudenken. Sie sind es, der einfach mal blind drauf losgoogelt und irgendeine Theorie hier als Fakt darstellt, okay? Beziehungsweise Theorie mit Fakt gleichstellt. Das ist schon lächerlich genug. Kennen Das Sie ist eine. die Theorie der Schwerkraft? Ich habe gefragt, was spricht gegen einen Schöpfer? Ein Beleg wäre auch etwas, das gegen einen Schöpfer spricht, ja? Okay. Also, spricht etwas für Sie gegen einen Schöpfer oder nicht? Ja, boah, eben haben Sie noch Nein gesagt. Eben, ich habe es hier aufgeschrieben. Was spricht gegen einen Schöpfer? Das habe ich Ihnen Nein, Sie haben vorgelesen. von Belegen. Es gibt nichts, was Ich irgendwie habe, belegbar bevor wäre. Sie angefangen haben aufzuzeichnen, wir haben jetzt schon jetzt 40 Minuten gesprochen, habe ich Sie gefragt, was spricht gegen einen Schöpfer? Sie sagten nichts. Nein, nein, nein, nein, nein. Sie haben das Doch, haben Sie sagten nicht Sie ganz. gefragt. Na klar, Sie haben Sie haben gefragt. gefragt, gibt es Ja, einen Grund? da sieht man wieder, wie Sie lügen. Aber okay, gut, ist egal. Was vergangen ist, vergangen. Bleiben wir dann eben bei der Gegenwart. Jetzt haben Sie Ihre Meinung geändert, das kann passieren. Was spricht denn für Sie gegen einen Schöpfer? Soll ich Ihnen jetzt die Liste geben? Sagen Sie mir Ihre Argumente. Oh, Sagen Sie mir ein Argument, ich lasse Sie komplett aussprechen und dann gehe ich auf das eine Argument ein. also. Sagen wir ganz einfach, ein Schöpfer, so wie er zum Beispiel im Islam dargestellt wird, ist ein unfähiger Nein, Schwachkopf. nein, nein, nein. Ein Islam, Islam Schöpfer, kommt. ja, Islam kommt Moment. später. Islam kommt später, nicht sein Moment. Wir reden über Schöpfer, nicht Reden wir über einen Schöpfer. Wir reden erstmal über einen Schöpfer. Bitte nehmen Sie mich beim Wort. Was spricht gegen einen Schöpfer? Dass es einen Schöpfer des Universums gibt, einen Schöpfer der Menschen gibt, einen Gott. Was Okay. spricht dagegen? Über den Islam können wir dann später nochmal Der reden. Koran spricht dagegen. Darf ich das nicht benutzen? Der Koran spricht dagegen, dass es einen Schöpfer gibt. Das ist vollkommener Schwachsinn, ehrlich. Wie können Sie so einen Schwachsinn behaupten? Wie kann der Koran ein Beweis gegen einen Gott sein? Ich bitte Sie, wie lächerlich sind Sie eigentlich? Sie sind bestimmt so ein Verfassungsschutz-Fritz, echt, der Ein einfach nur was? versucht Ein zu hetzen. Sie Verfassungsschutz. sind ja nicht mal in der Lage, ihren Vornamen zu nennen, Sie Feigling, echt. Sie sind ein richtiger Feigling, der einfach nur unehrlich ist und über 40 Minuten lang nur Schwachsinn von sich gibt und gar nicht, ey, Sie sind so ein selbstwidersprechender Mensch. Jetzt erklären Sie mir mal bitte. Ja, ich miss emotional für die Zuhörer, falls Sie es veröffentlichen. Wir reden seit 45 Minuten und hier wird die ganze Zeit mir an den Kopf geworfen, dass ich lüge, Schwachsinn erzähle und ich konnte gar nicht ausreden, ja, die meiste Zeit über. Deswegen, ich bin mittlerweile echt ein bisschen geladen, aber ich versuche mich wieder zu fassen. Ja, Also, aber Sie reden über Big Bang, was Sie für Sie? reden über andere Physiker, Ich rede über legen denen Physiker und Worte Big in die Bang, Mund, die genau. Sie überhaupt nicht sagen. Sie Nein, haben nein, für nein, nein, ich belege nichts Ihnen einen das. Beleg. Doch, ich Ich habe habe Belege. meine Behauptung Ich habe ganz klar Belege. belegt. Unten drunter steht sie noch. Und jetzt sagen Sie, Eine ich bin Behauptung derjenige, mit der einer anderen lügt. Behauptung belegt. Okay, und Also. ich kann auch meine Behauptungen belegen. Ich sage Ihnen ganz klar, diese Fakten, dass das Universum einen Beginn hat, habe ich jetzt zur Zeit, habe ich jetzt, ich habe es damals recherchiert und da habe ich auch die Belege bekommen. Okay, es ist kein gefunden, Fakt. okay? Und diese Belege werde ich Ihnen noch nachreichen. Wo ist das Okay. Problem? Weil ich meine, jetzt, Sie hören ja nur meine Stimme und es ist so oder so vernünftig, kritisch mit meinen Aussagen umzugehen und diese zu überprüfen. Ja, aber ich Und mache doch, daher darf ist doch ich Sie kein um etwas Problem, bitten? wenn Sie Darf ich Sie die um etwas Belege bitten? nachträglich dann noch mal recherchieren. Und ich bin sogar so nett und biete Ihnen sogar an, die Arbeit für Sie zu übernehmen und Ihnen die Belege danach auch dann vorzulegen. Okay. Wo ist das Darf ich Problem? Sie um etwas bitten? Ja. Wenn Sie sich nicht weiter blamieren wollen, sagen Sie nicht, es ist ein Fakt. Doch, ich Nehmen Sie sage das das. Wort Fakt Doch, überhaupt nicht in ich den sage, Mund. doch, mache ich. Mache ich. Okay, ich kann Sie nur bitten, weil Sie sich so Ja. maßlos blamieren. Ihrer Meinung Es nach. wäre sehr viel angebrachter, wenn Sie sagen, ich stelle die Behauptung auf oder meiner Meinung nach ist es so, weil die Wissenschaft hat keine Fakten. Die Wissenschaft kümmert sich nicht um Stärker, Fakten. das ist Wenn ein in der Wissenschaft stärker etwas ein Faktor. Fakt ist, ist es für die Wissenschaft uninteressant. Mich interessiert nichts, was schon ein Fakt und ein Gesetz ist. Mich interessiert das Neue. Mich interessiert das, was eine Herausforderung ist und nicht ein Fakt oder eine. Ich nehme die Fakten, um daraus etwas Neues zu gewinnen. Ich nehme das, was ich vorher weiß. Das heißt, eine Theorie baut auf Fakten auf. Sie nimmt die Fakten von vorher und baut dann eine neue Theorie auf. Nein, Das ist, was Wissenschaft eine ist. Theorie wird Sie doch aufgestellt. verstehen das aber nicht und Nein, deswegen das bitte verstehe ich ich. Sie, sich nicht zu blamieren Sie und nur blamieren sie mich. einfach auf Fakt zu benutzen. Es ist Nein, es gibt Fakten. wirklich kindisch, es ist Ich benutze albern, wenn Fakten. Sie Fakt sagen. Es Deswegen ist bitte ich kindisch. Sie Es einfach zu ist sagen, kindisch. meiner Meinung nach oder ich Nein. finde, dass es so ist, aber dieses es ist ein Fakt ist nicht richtig, es ist falsch, es ist gelogen. Und deswegen bitte ich Sie, es nicht zu machen, weil ich Nein, ich jedes Mal mache es einfach auch. nur loslachen muss. Sie nennen das Lachen. überheblich und arrogant. Ja, Für nenne mich ich ist es auch. aber sachlich falsch, was Sie sagen. Ja, gut, dann sind Sie unsachlich, wenn Sie behaupten, dass es keine Fakten gibt. Ja, lachen Sie ruhig. Wenn Sie behaupten, dass es keine Fakten gibt, dann sind Sie unehrlich. Nein, ich Ganz habe klar. gesagt, die Wissenschaft kümmert sich Wenn nicht Sie. um Fakten. Nein, nein, Wissenschaftler nein, nein. bauen auf Wir. Fakten auf Wir. und nicht. Ach Mensch, Kinder, warum macht ihr sowas? Sehen Sie Warum? wieder, wie Sie. Worauf Sie wieder eingehen, auf vollkommen unwichtige Dinge. Okay, Für dann mich machen Sie ist jetzt einfach, ich wichtig, bin jetzt was. 10 Minuten ruhig. Für So, mich. okay, Ja, bitte. weiter. Also. Ich sage erstmal, es spricht nichts. Von Fakten spricht überhaupt nichts gegen einen Schöpfer. Es gibt keine einzige empirische Studie, es gibt keinen einzigen Fakt, der herausgefunden worden ist, der Tatsache ist. Es gibt keine einzige Tatsache, die belegt oder die gegen einen Schöpfer spricht. Wenn man sagt, ich versuche mich ganz kurz auszudrücken und zusammenzufassen, die Tatsache, dass Ungerechtigkeit auf der Welt herrscht, spricht gegen einen Schöpfer, dann sagen wir nein, weil das spricht nur gegen einen Schöpfer, der sich selbst als der selbst behauptet, diese Welt sei vollkommen gerecht. Wenn der Schöpfer selber behauptet, diese Welt ist vollkommen gerecht und wir sehen aber ganz klar mit unseren Augen, unseren Erlebnissen, ja, und da darf ich sagen, Fakt, da darf jetzt, nach Ihrer Meinung müsste ich jetzt sagen, meiner Meinung nach ist die Welt ungerecht. Nein, ich sage, Fakt ist, dass auf der Welt Ungerechtigkeit herrscht, weil das Fakten sind. Lassen Sie Entschuldigung, mich, Fakt. nein, nicht, Entschuldigung, wollten Sie mir 10 Minuten geben, zum, Ja, glaube aber ich, Fakt zehnten doch Mal? nur in Vergleich, in Verbindung mit Wissenschaft. Sie Lassen dürfen Sie mich mal Fakt bitte sagen, aber ausreden. nicht Nein, in ich sage Verbindung mit Fakten, wenn es Wissenschaft. Fakten sind. Fakten sind Fakten und ganz einfach. Und Theorien sind Theorien und ganz einfach. Hören Sie auf, so unnötig kompliziert zu werden. Okay? Deswegen, es spricht überhaupt nicht gegen einen Schöpfer an sich, über den Schöpfer selbst, dass es Ungerechtigkeiten gibt. Sondern es belegt nur viel mehr, dass das ein falsches Bild des Schöpfers ist, wenn man denkt, Ungerechtigkeit spricht gegen den Schöpfer. Weil, wenn wir jetzt alle in einer Firma tätig sind, der eine, der arbeitet hart, der hat Überstunden, der ist auch nicht so gebildet, und der andere wiederum, der hat 10 Jahre studiert und der hat eine super, super, super Qualifikation und jetzt arbeiten alle. So, und dann sehe ich, guck mal, der arbeitet viel. Und dann haben wir den anderen, der arbeitet nur 2 Stunden die Woche, ja, ist auf 400 € eingestellt und der arbeitet nur ganz wenig. Wenn wir erstmal nur diese Arbeitseinteilung jetzt betrachten, da können wir auch sagen, das ist ungerecht. Der eine arbeitet mehr, der andere arbeitet weniger. Wenn aber am Ende des Monats jeder seinen fairen Lohn bekommt, genau das, was seiner Qualifikation entsprechend, genau das, was seiner Arbeit entsprechend vergütet wird, dann ist es gerecht. Und deswegen, das ist eine ganz einfache Antwort, die auch im Koran auch gegeben ist: Gerechtigkeit herrscht in dieser Welt nicht. Gott sagt, diese Welt ist eine Prüfung. Gott hat diese Welt als Ort der Prüfung gemacht, damit er sieht, wer die besten Taten begeht. Und Gott gibt den Menschen eben deswegen auch diese freie Wahl, was den Menschen ja auch auszeichnet. Und mit dieser freien Wahl kann er entscheiden, was er tut. Er ist aber ganz klar von Gott aufgeklärt, dass er aber zur Verantwortung gezogen wird für sein Tun. Und deswegen wird er auch am Ende des Monats, sprich am jüngsten Tag, für dieses Tun zur Rechenschaft gezogen. Sprich, für alle Ungerechtigkeiten wird es einen Tag geben, wo dann eben entlohnt wird. Und somit ist dann eben Gott nicht ungerecht. Das ist erstmal das Gegenargument über das Argument, dass Gott angeblich nicht existiere, weil es Ungerechtigkeit gäbe. So, was spricht denn dafür den Gott? Das Universum hat einen Anfang. Es ist zum Beispiel durch den Big Bang, durch die Big Bang Theory, die größtenteils belegt ist. Ich glaube, bis vor ein paar Jahren war die noch bis zu 75% belegt. Ich kann Ihnen alle Belege nachreichen und alle Zuhörer, falls Sie es online stellen, können es ja selbst belegen, recherchieren. Man soll nichts einfach blind glauben. Ja? Und diese Big Bang Theory, die belegt uns auch, dass alles einen Anfang hat. Und genauso hat auch Aristoteles schon tausende Jahre vorher mit seinem Verstand erkannt, das Universum kann niemals ewig sein. Weil wäre es ewig, hätte es eine ewige, unendliche Vergangenheit. Und bei einer unendlichen Vergangenheit erreichen wir den heutigen Tag gar nicht erst. Deswegen, wir wären gar nicht erst hier, wäre das Universum unendlich. Bitte lassen Sie mich ausreden und verkneifen Sie Ihr Lachen, so gut Sie können, bitte. Und das ist genauso wie beim Supermarkt. Wenn ich an der Kasse stehe, wenn ich an der Schlange stehe und diese Schlange ist unendlich, ich komme nicht voran, ich werde niemals die Kasse erreichen. Das hat selbst Aristoteles, der Führer der Logik der westlichen Gesellschaft, hat es erkannt. Der hatte schon genauso elektrische auch, Kassen damals. Genauso, ne, das Beispiel ist halt, um die Erklärung Aristoteles mit einem Beispiel zu erklären. Ne, das mit dem Supermarkt ist halt genau das, was er meinte. Ja? Mit einem anderen Beispiel, mit einem aktuellen Beispiel. So, jetzt lassen Sie mich bitte ausreden, lassen Sie Ihre Kommentare. Und eine Fakt ist auch, dass Kausalität, auch nicht die Kausalitätstheorie, das ist die Kausalität, ja, und zwar von nichts kommt nichts. Ich habe nicht von der einen Sekunde auf der anderen einen rosa Elefanten vor mir stehen. Okay, es wurden seit über 150 Jahren Versuche gestartet, eine Ursuppe zu simulieren und dann ständig diese zu verrühren mit den ganzen Bausteinen, mit den ganzen Aminosäuren. Ja, mit den Linksdrehenden und Rechtsdrehenden. Und es wurde seit über 150 Jahren, Hunderttausende von Versuchen gestartet. Und es gibt keinen einzigen Versuch, an dem eine lebende Zelle rauskam. Damit greife ich gerade vor, das kommt eigentlich später. Aber Fakt ist, es gibt keinen einzigen Versuch, der uns zeigt, dass aus dem Nichts etwas kommt. Alles hat eine Kausalität, ist von einer Kausalität abhängig. Das heißt, etwas muss etwas bewirken. Ursache, Wirkung. Und dafür gibt es viele Belege. Da gibt es etliche wissenschaftliche Belege, die auch jeder Mensch im Alltag auch selbst erlebt. Ursache, Wirkung. Das heißt, die Ursache, Wirkung, wir hatten das Universum zum Entstehen gebracht. Und wir erkennen eine Sache, und das hat auch schon der Platon gesagt, der auch zu den Führern der Logik gehört. Er sagte, Design setzt einen Designer voraus. Design setzt einen Designer voraus. Und kein Mensch würde glauben, dass jemand an die Tür, dass die Tür klopft, dass es an der Tür klopft, ohne dass es eine Ursache hat. Ob das Klopfen nun von einem Stein, der durch einen Wind verursacht worden ist und dann an meine Tür knallte, oder ob es ein Mensch war, kein Mensch würde sagen, es hat nicht geklopft. Es hat immer alles eine Ursache. Und wie kann man dann über das Universum darüber streiten, dass dies keine Ursache hat? Es ist ganz klar, dass das Universum eine Ursache hat. So, jetzt, Design zeichnet sich wodurch aus? Durch Präzision. Ja? Durch Präzision und durch Genauigkeit. Man läuft zum Beispiel nicht durch die Wüste und man steht vor einem Palast und fragt sich, wer hat ihn gebaut? Ja, wahrscheinlich hat Wüstenstaub sich einfach mal so ein bisschen so zusammengesetzt durch den Wind, da kam Regen, da kam Blitze, da kam Schnee und dann wurde daraus ein Palast. Man kann Sand so oft aufeinander haufen, auf die etlichsten, verschiedensten Arten und Weisen, wie man will, über die Milliarden von Jahren hinaus. Aus Sand wird immer nur Sand. Sand bleibt Sand, genauso bei Steinen. Und deswegen können Sie genauso einen Berg, einen schönen Berg, der eine schöne Form hat, nehmen. Das kann Natur sein. Natürlich ist Natur wiederum etwas, was von Gott kommt. Aber Sie können niemals aus dem Berg die vier Gesichter der amerikanischen Präsidenten bekommen. Lass mich bitte ausreden. Sie können aus einem Berg niemals... Ich gehe mir einen Kaffee holen. Ich höre weiter zu, weil da kann ich wesentlich nicht reden und nicht lachen. Ich hole mir einen Kaffee, aber ich höre zu. Hören Sie mich denn? Ja, ja. Ja, und Sie können niemals, also es kann niemals ohne Designer aus einem Berg, ein Berg mit vier Gesichtern von vier verschiedenen amerikanischen Präsidenten werden. Damit man diesen Berg hat, mit diesen vier verschiedenen Gesichtern, bedarf es Genauigkeit, Präzision. Bedarf es einer Intelligenz, einen Designer. Und so ist es vollkommen irrational zu behaupten, dass ein Palast in der Wüste keinen Designer hat. Das Palast wurde von einem Wesen gebaut, das eben Konstruktionskenntnisse hat, das eben das gebaut hat. Okay? Das heißt, das Design belegt den Designer. Und so, das Universum an sich, um wieder aufs Universum zurückzukommen, das Universum kann aussehen, wie es will. Es ist immer ein Universum. Aber ein Universum, das die Möglichkeit bietet, dass Menschen sich darin aufhalten, darauf leben, das benötigt eine ganz bestimmte Form. Und dies zeichnet Design aus. Und lassen Sie mich mal auf dieses Design des Universums eingehen. Die Anfangsenergie, ja, und dies ist, dies können Sie nachprüfen, Sie wollten ja Fakten haben von mir. Hören Sie mir zu. Dieter Hermann hat ein Buch geschrieben, ich glaube, es heißt die Kosmos-Himmelkunde. Und da hat er so ein bisschen diese, die Eindrücke, sage ich mal, oder die Berechnungen, ja, die Forschungen der Astronomen ein bisschen so zusammengefasst. Und da drin wird behauptet, dass die Anfangsenergie der Ausdehnung des Universums, ja, weil das Universum hat sich ausgedehnt, ja, wenn diese Energie um ein 100-Trillionstel stärker wäre, als sie war, dann wäre alles auseinandergerissen. Das Universum wäre auseinandergerissen, es wäre niemals das Universum entstanden und es wären niemals Planeten und so weiter entstanden. Und wäre diese Energie um ein 100-Trillionstel schwächer gewesen, dann wäre das Universum zusammengefallen. Das heißt, diese exakte Kraft, diese exakte Energie bei der Ausdehnung des Universums ist perfekt abgestimmt, so dass das Universum überhaupt erst entstehen konnte. Und genauso ist es auch bei der Kernkraft, die die Atome, die wir heute kennen, zusammenhält. Wenn diese Kernkraft, die die Atome zusammengebracht hat, um ein 100-Trillionstel stärker wäre oder um ein 100-Trillionstel schwächer wäre, hätten sich Atome, so wie wir sie kennen, niemals gebildet. Und es gibt noch locker 20 so präzise Eigenschaften bei der Entstehung des Universums, die Voraussetzungen sind, damit das Universum überhaupt erst entstehen konnte. Das heißt, wenn es diese eine um einen gewissen Wert anders wäre, dann hätten wir nicht ein bisschen anderes Wetter oder dann hätten wir nicht ein bisschen andere Farben gehabt. Dann wäre das Universum gar nicht erst entstanden. Das heißt, diese Präzision, diese genaue Präzision, dieses Detail, diese Komplexität, das belegt den Designer. So, jetzt gehe ich weiter. Das Planet zum Leben. Der einzige bekannte Planet, auf dem Leben derzeit, wie wir wissen, möglich ist, ist die Erde. Und jetzt, was wissen wir über die Erde? Ja, da sehen wir schon, womit Sie argumentieren. Ich hoffe, Sie laden das hoch ins Internet und dann kann ja jeder das selbst überprüfen. Heute bekannt, das Einzige, wo Leben möglich ist, ja, mit Sicherheit nicht, wo eventuell Leben möglich wäre. Ja, Sie brauchen uns nicht sagen, falsch, kann doch jeder selbst überprüfen und danach recherchieren. Ja, das ist echt kindisch, Ihre Art und Weise zu diskutieren. Lassen Sie mich bitte einmal ausreden. Der einzige Planet, auf dem Leben möglich ist, derzeit, das wie bekannt ist, ist die Erde. So, wäre diese Erde 5% näher an der Sonne, hätte es vor Jahrmilliarden einen Treibhauseffekt gegeben, welcher Leben unmöglich gemacht hätte. Sagen Sie mal, kann ich mal eine Frage stellen? Nein, bitte nicht. Ich merke, ich habe Sie schon kennengelernt, deswegen bitte nicht. Ich möchte nur einmal meine Argumentation durchgehen. Sie haben gesagt, Sie hören zu. Wenn Sie die Wahrheit wollen, hören Sie zu, überprüfen Sie meine Argumente und dann werden Sie die Wahrheit finden. Und wäre die Erde auch nur 2% weiter weg, wäre die Sonne auch nur 2% weiter weg, wäre die Erde auch nur 2% weiter von der Sonne weg, dann hätte es vor Jahrmilliarden eine gewaltige Eiszeit gegeben, welche auch Leben unmöglich gemacht hätte. Und so weiter, beziehungsweise außerdem, haben wir 4 Jahreszeiten. Davon sind unser Leben abhängig. Unser Leben ist abhängig von den 4 Jahreszeiten. Und wie kamen oder kommt es zu diesen 4 Jahreszeiten zustande? Das ist deswegen, weil die Erde eine Krümmung hat, eine Neigung hat von 23,5%. Laden Sie das hoch? Laden Sie das Video hoch, also das Gespräch hoch? Ich weiß nicht, ob ich Sie blamieren soll. Dann, nein, Sie blamieren mich mit Sicherheit nicht. Aber dann denke ich, beende ich das Ganze, weil Sie, wenn Sie jetzt nicht hochladen, dann, weil ich glaube nicht, dass Sie wirklich interessiert sind, diese Sache auch zu reflektieren. Soll ich das tatsächlich machen? Soll ich Sie so blamieren? Sie blamieren mich mit Sicherheit nicht. Ja, das, was ich gerade gesagt habe, das kann ich auch belegen. Nein, das können sie nicht das ist belegen. vollkommen Also, ein, das ist vollkommen. völlig idiotisch. Es Jedenfalls. gibt keinen Menschen, der so etwas behauptet. Ja. Außer Ihnen, das habe ich noch nie. Ich meine, das sind ja die. Ich meine, ich kenne ja von den Christen sehr viel, ne? Und von anderen Muslims auch. Aber so viel Stuss habe ich Dann in meinem googeln Sie das. Leben noch nicht Dann gehört. googeln Sie das mal und dann werden Sie sehen, ich bin nicht der Einzige, der das behauptet. Doch. Dann Wie googeln kann Sie man behaupten, die Erde hat eine Neigung X? Wer behauptet so etwas? das. Dass die Erdachse gekrümmt ist um 23,5 Ja, Grad. im Augenblick. Und was war es vor 2000 Jahren? Das kann ich jetzt nicht beantworten, aber Waren 24 Grad. So, was wir. wie in Naja, was das für wäre einem voll Bereich Schwachsinn. die Erde Naja. eiert? Das Das weiß jeder. So, die Erde eiert. Um wie viel Grad wissen eiert die. die denn? Die Erde hat immer diesen festen Betrag, weil der Mond eben die Erde jedes Mal, wenn die Erde leicht wieder die Neigung ändert, kommt der Mond und zieht diese Erde wieder genau auf diesen Prozentsatz. Haben Sie was von dem Erdbeben gehört vor der Küste Japans vor 4 Jahren? Den Tsunami, meinen Sie? Der Tsunami wurde durch ein Erdbeben ausgelöst. Ja. Und dieses Erdbeben meinte ich. Ich meine, der Tsunami. Herrgott, wieso haben Sie denn überhaupt keine Ahnung? Mein Also, Gott, also okay. das Erdbeben Okay, nein, nein, damals hat die Erdachse verschoben. Haben Sie ich das beende, ich, nie gehört? ich, ich beende das Gespräch hiermit. Das ist mir viel zu unsachlich und Sie sind viel zu persönlich. Aber wieso Ich belegen Sie nicht etwas? frage Sie, Belegen Sie mir doch mal etwas, ich kann Ihnen auch, irgendeine Behauptung. Sie können doch die Belege überprüfen. Sie können doch meine Behauptung überprüfen, dann bekommen Sie die Belege. Ich habe mir noch Ich kann gesagt, es jetzt sofort Ihnen ich kann zeigen, Ihnen dass Sie alles, falsch was ich liegen. sage. Ich habe nur gesagt, Himmel, Kosmos, Kunde, Dieter Hermann. Da können Sie das ja überprüfen, was ich Ihnen gesagt habe. Die Okay, dann gucken wir uns doch mal an, wer das ist. Sollen wir uns das mal gemeinsam angucken, wer das ist? Präzision. Ich brauche mir das jetzt nicht anzugucken. Ich habe mich damit schon befasst. Sie können sich damit befassen, weil Sie ja anscheinend entweder Sie lügen oder Sie haben nur eine Weltsicht Wie der heißt der? ganzen. Wie heißt der Typ? Dieter Hermann, wenn ich mich nicht irre. Dieter mit, wissen Sie, wie man den schreibt? Ich muss das genau mal überprüfen. Ja, ich kann Ihnen das jetzt so. Wolf Dieter Hermann, Dieter B. Hermann, Hören Sie ein mal zu. deutscher Astronom, populärwissenschaftlicher Bücher. Das muss also der Dieter B. Hermann sein, ne? Dieter Hermann, wie gesagt. Ich Ein kann Ihnen das deutscher Astronom alles und Autor zahlreicher nachweisen. populärwissenschaftlicher Bücher über Astronomie und seine wissenschaftliche Version, damit der Frühentwicklung der Astrophysik sowie mit der Anwendung quantitativer Methoden der Wissenschaftsgeschichte. Okay, great. So, was haben Sie über den gesagt, was er gesagt hat? Er hat ein Buch geschrieben, das heißt Himmel, Kosmos, Kunde. Und darin wird beschrieben, Himmel. wie präzise und wie genau die Entstehung des Universums war und wirklich unter nur diesen gewissen Umständen überhaupt das Universum entstehen konnte. Und da wurde behauptet, ich dachte, Sie haben mir zugehört, anscheinend nicht, Ja, dass doch, ich kann, hör mal, Sie haben hier 50 Sachen darunter gebetet. ich hab Sie Ich nicht kenne mich von nicht fünf alle. Sachen. Ich habe Ihnen gesagt, das Universum Anfang hat, dass von nichts nichts kommt, und dass Präzision ein Anzeichen von Design ist und das Design einen Designer erzwingt und dass das Universum, weil es eben nur so wie es existiert, Leben ermöglicht. Was ist denn Und dann dem? habe ich ihn eben danach dieses Design zum Beispiel argumentativ Ja, das ist alles belegt Blödsinn. Das ist durch die Entstehung. das alte Watchmaker-Argument von Paley. Da kommen Sie mit Feintuning, da kommen Sie mit allem. Sie schmeißen alles durcheinander, haben von Sie nichts. schmeißen als solcher Okay, Phrase können wir eins auf. belegen? Können wir eins mal wenigstens belegen? Bitte, bitte, können wir mal eins bitte belegen? Also, Ist wie es denn. gesagt, folgen Sie einfach Ihrer Logik und ich frage Sie, So, jetzt wenn Sie die durch die große Wüste gehen, Kosmos-Himmelskunde. Ist das das Buch, von dem wir reden? und Sie sehen da einen Palast stehen, würden Sie glauben, dass dies aus dem Nichts einfach dort Es kommt darauf entstanden ist? an, wie oft ich einen Palast gesehen habe, wie oft ich eine Wüste gesehen habe und wie oft ich schon auf solche Sachen gestoßen bin. Sie jetzt als Mensch, der einen Teil von Bildung erlebt hat, der weiß, was für Umstände nötig sind, beziehungsweise je mehr Sie wissen. Ich sage Ihnen eins, wenn Sie jetzt, weil ich sagen, fragen Sie oder korrigieren Sie mich erstmal. Sie meinen jetzt damit, es ist eine Frage des Wissensstandes. Nein. Das ganze Paley-Watchmaker-Argument ist Quatsch. Das ist völliger Blödsinn. Der ist seit 500 Jahren Hallo, hallo, überlegt hallo, worden und hallo, Sie hallo. benutzen den heute, 500 Jahre später, und erwarten von mir, dass ich das ernst nehme? Ich frage Das kann Sie. doch wohl nicht ernst sein. Ja, so, Sie werden vor Gott stehen, ich werde vor Gott stehen. Und Welcher Gott? ich kann Ihnen nicht, den allmächtigen Gott, der Sie erschaffen hat, der Ihnen Ihre Augen gegeben hat, wer gibt Ihnen Ihre Augen? Woher haben Sie Ihre Augen? Evolution. Ihr Auge, Evolution. Okay, belegen Sie mir die Evolution. Sagen Sie mir es gibt keinen einzigen Beleg für die Evolution. Keinen einzigen. Das sagt Dr. Krauss selber. Es gibt keinen einzigen Dr. empirischen Krauss Beleg. ist kein Biologe. Es gibt keinen einzigen, es gibt keinen einzigen Beleg für die Evolutionstheorie. Existieren Sie? Kein einziger. Natürlich Existieren Sie? existiere ich. Sie sind ein Beleg für die Evolutionstheorie. Nein, ich bin Beleg für einen Schöpfer. Nein, für die Nicht mehr ein Beleg. Evolutionstheorie. Sie sind der Ja, Beleg für die okay. Evolutionstheorie. Und jetzt sagen Sie mir, nein, das gilt nicht. Ja gut, ich Richtig. sage Ihnen den Beweis und dann sagen Sie, nö, den will ich aber nicht. Ich will einen ganz anderen Beweis. Ich Das sage Ihnen. gibt's doch gar nicht. Also Okay, bitte, was lassen hat Sie der uns das Dieter beenden. Hermann gesagt? Was hat er Habe geschrieben? ich hab ich E-Mail habe ich E-Mail sinngemäß zitiert? Ich habe doch nicht jetzt alles im Kopf, was Sie mir eben erzählt Ja, haben. dann ist es Ihr Problem. Jetzt. Okay, das heißt also, Sie stellen irgendwelche Behauptungen auf und wenn man die überprüfen will, sagen Sie, nein, das ist Ihr Problem, Sie müssen das überprüfen. Ja, aber Warum können wir das jetzt nicht gemeinsam machen? ich sehe Warum das. können wir das jetzt nicht Wir gemeinsam können das eigentlich überprüfen? machen. Ich würde mit Ihnen wirklich den ganzen Tag diskutieren. Und ich würde Ihnen Nee, alle nur meine eins, nur Argumente. ein, ein einziges, Ich würde Ihnen ein alle einziges. und ich würde Ihnen alle meine Argumente belegen. Alle. Wenn Können Sie Sie doch die gar Wahrheit nicht. wollen, aber Sie wollen die Wahrheit nicht. Ich will die Wahrheit, aber Sie erzählen die Okay, Wahrheit dann nicht. beantworten Sie mir die Frage. Ist es möglich, dass aus dem Nichts ein Palast einfach so in der Wüste auftaucht? Ist das möglich oder nicht? Ja, dann sind Sie vollkommen unlogisch. Das geht Beweisen nicht. Sie mir, dass es nicht geht. Eklige Konstruktion ist, was ist erstens, es gibt keinen einzigen Beleg dafür, dass sowas irgendwann mal entstanden ist. Nehmen Sie zum Beispiel mal Karten. Was hat ein Nehmen Sie mal Palast zum mit dem Beispiel Universum zu tun? durch die Komplexität, durch die Präzision, durch den Design des Der Universums. Palast ist doch kein Universum. Was für eine Das Präzision denn? Universum Hören Sie ist mal, viel wissen Sie komplexer. eigentlich, wovon Das Sie reden? Uni, Wissen ja, Sie, weiß wie ich. viele Millionen Kilometer die Erde variiert im Lassen Sie Abstand von uns. der Sonne? Es geht doch nicht um die Entfernung. Es geht um was ist, wenn diese Entfernung ein Minimalsatz anders wäre, geringer oder höher wäre. Okay, Das ist die wie Frage. viel ändert sich die Okay? Entfernung in einem Jahr? Jedes Jahr, wie viel ändert sich das? Der Prozentsatz ändert sich kaum. Der Prozentsatz ändert sich gar nicht, was er gesagt. Aha. Das heißt also, 100%. 5 Millionen Kilometer Ich habe Ihnen das Änderung schon macht gesagt. nichts. Ich habe Ihnen gesagt, Sie, guck mal, Sie kommen mit bla bla bla mit leeren Behauptungen. Sie Ja, gucken behaupten, Sie es doch nach. Ich versuche immer, Sie dazu zu bringen, dass ein dass Sie mal ein Palast, Argument belegen, Sie aber Sie behaupten, belegen Sie nichts. belegen auch nichts, nur mit Gerede. Ich bin doch dabei. Sie, Ich ja, habe Ihnen das ich bin ja auch belegt. dabei, es Ihnen zu belegen. Sie Sie sagen einfach behaupten, dass ein irgendeine Palast aus dem Nichts Entfernung. Sie entstehen kann. sagen Dann machen Sie das 23,5 mal. Grad und das Dann alles. machen Sie das doch mal. Dann bringen Sie mir ein Palast aus dem Nichts. Bringen Sie mir auch nur eine einzige Fliege, die Okay, kleinste komm, sag Fliege, hier Nein. die aus dem Nichts Okay. entsteht, die aus dem Nichts Ja, da. erschaffen wird. Bringen Sie mir Da eine. habe ich eine Fliege erschaffen. Na, haben Sie nicht. Da habe ich, die ist ja vor mir. Ja, Sie haben sie nicht erschaffen, die ist Beweisen ja Sie mir, dass da. ich das nicht getan habe. Die Das ist haben eine Sie Fliege. nicht erschaffen, die ist ja Woher da. wissen Sie das? Ich sehe es ja. Ich weiß es ja. Sie wissen es ja Sie sehen doch genauso. nicht die Fliege, die ich hier habe. Ja, da sieht man ja schon, wie Sie argumentieren, wie Ja, unehrlich eben, Sie das ist sind. Schwachsinn. Das Es ist ist völliger Schwachsinn, wenn Schwachsinn, Sie, was ich hier mache. es ist Schwachsinn, wenn Sie behaupten, dass Sie eine Fliege erschaffen. Ja, Das eben, ist das ist Schwachsinn. genauso schwachsinnig, wie Sie sagen, Sie können doch nicht mal eine Fliege erschaffen. Genau. Das ist Was Schwachsinn, weil Sie soll können es ja das nicht. denn? Bloß weil ich keine Fliege erschaffen habe, muss es einen Gott geben. Nein, weil Sie Können keine Sie Fliege einen Airbag erschaffen. bauen? Nein, also muss es einen Gott geben. Come on. Das ist doch absoluter Aber Blödsinn, das ist doch kindisch, es gibt einen veraltet. Menschen, der kann einen Airbag bauen. Es gibt Menschen, die bauen Airbags, auch nicht aus dem Nichts, sondern mit den Ja, Sie können es Ressourcen, die nicht. wir bekommen haben. Woher wissen Aber Sie das aus denn? Sie dem können es doch Nichts, nicht. machen Sie mal, ich würde doch davon mitkommen, sagen Sie mir einen Menschen auf der ganzen Welt, der etwas aus dem Nichts erschaffen hat. Sagen Sie mir einen Menschen. Gibt es nicht. Ja, also, das ist ein Beweis dafür, dass man aus dem Nichts nichts erschaffen kann. Warum? Weil es keiner schafft, weil es keiner Ach so, machen weil es kann. ein Mensch nicht kann, deswegen geht es nicht. Ja, es geht, aber nur Gott kann das machen. Sie Gott kann haben das. eben gesagt, es kann keiner. Es kann kein Mensch. Ach Es kann kein so, Mensch. Gott Sie kann aus haben dem eben Nichts. gesagt, von nichts kommt nichts. Genau. Gott hat Okay, wo kommt das Universum her? das von Gott. Gott hat es erschaffen. Woraus? Wie woraus? Gott hat das Universum erschaffen. Woraus? Das ist vollkommen egal, woraus. Das Universum. Nein, Sie haben eben gesagt, von nichts kommt nichts. Woher kommt das Universum? Wo kommt das Material fürs Ach Universum her? so meinen Sie das. Aus dem Nichts. Aus dem Sie Nichts. haben eben gesagt, von nichts kommt nichts. Von den Menschen aus. Von dem Haben Sie nicht erschaffen. gesagt. Sie haben gesagt, es Weißt du gibt was? nichts, was von nichts irgendetwas kommt. Jetzt sage ich plötzlich, ja, aber Gott kann Nein, das nein, doch. nein, nein. Und jetzt plötzlich gilt das alles nicht mehr. Hören Sie mal, Von Sie nichts kommt variieren, Sie nichts. Von springen unter hier uns hin und Menschen. her, wie es Ich Ihnen springe gerade überhaupt nicht passt. hin und her. Sie haben nur mich falsch verstanden. Oder es kann auch sein, dass ich mich nicht super ausgedrückt habe. Von nichts kommt nichts. Das heißt, Außer wir Gott. Wir, nein, Gott kommt nicht von nichts. Gott ist ewig. Gott hat kein, Warum? Gott ist der Anfang, der keinen Anfang hat. Wie, Okay, warum? dann Was Gott definieren Sie mal ist? bitte Gott. Was ist Gott? Gott sagt zwar erst einmal, Gott sagt im Koran, längst sagt er mich nicht, Ja, ich, Moment, wir wollen ja nicht den Koran benutzen. Sie haben ich gesagt, benutze den irgendein Koran. Gott. Ich benutze den Koran. Sie Dann fragen darf ich mich den jetzt, Koran auch benutzen. ja, hallo, guck Der mal, sehen Koran Sie, beweist, dass es keinen Gott wir gibt. haben über etwas ganz anderes gesprochen. Sie sagen jetzt, beschreiben Sie mir Gott. Und meine Quelle für die Beschreibung Gottes ist Gott selber, weil Weil niemand Sie kennt eben Gott. gesagt haben, ich darf keinen Koran benutzen. Deswegen Nicht, wundert aber doch es nicht mich im gerade. Allgemeinen, in dem Kontext. Und zwar ging es eben darum, was spricht gegen einen Schöpfer? Und ich habe Ihnen nicht gesagt, Sie dürfen den Koran nicht benutzen. Ich habe gesagt, das ist vollkommener Schwachsinn. Es gibt überhaupt keinen Beleg im Koran, dass es Gott nicht gibt. Ja, Weil natürlich gibt es sie. Sie könnten, selbst wenn Sie angebliche Belege haben, dass der Koran falsch ist, dann könnten Sie Nein, sagen, nicht der der Koran ist islamische. falsch. Der Koran belegt, dass es keinen Gott gibt. Nein, vollkommener Schwachsinn. Das Nein. wird doch jeder Mensch auch ohne Ihre Argumente erst überhaupt anzuhören, auch sagen können. Das können Sie doch nicht sagen, weil dann ist eben das Verständnis des Schöpfers des Korans Dann ist es angeblich meine falsch. Schuld. Also, Dann ist es, ja, ist doch vollkommen okay. klar. Sie können Was doch ist dann. ein, okay, was ist ein Gott? Was ist denn ein Schöpfer? Dann sagen wir, was ein Also, Schöpfer ist. Allah ist der Name Gottes. Ist der Nein, ist kein schönste. Name. Allah ist einfach nur Gott. Das ist Allah ist vollkommen Name. falsch. Doch, Allah ist der Name Gottes. Ist Nein, das ist einer. Arabisch, das heißt Gott. Genau da sieht man, wie sie sind. Wie unehrlich sie sind, wirklich. Ich bin Allah, unehrlich, wenn Sie sagen, ja, Allah heißt nicht Gott. jetzt meinen Sie mir, Allah, ich habe nicht gesagt, Allah heißt nicht Gott, sondern Allah ist ein Name Gottes. Und das ist der schönste Name. Allah, Und Gott hat viele Christen Namen. benutzen Allah in der Bibel, Juden Genau. benutzen Allah in weiß ich was, Die, genau, die die Christen, die Hindus, die Arabischen, genau, das Sikhs, ist. alle benutzen Allah und alle reden von anderen Göttern. Wie kommt das denn dann? Das habe ich nicht behauptet. Ja, das habe ich Allah gerade ist. behauptet. Ja, das ist eine falsche Behauptung, weil Nein, ich ja. kann Ihnen belegen, dass in einer christlichen Bibel Allah benutzt wird als der Begriff für einen So Gott. unehrlich, Sie widersprechen sich so krass. Sie haben gerade eben gesagt, Sie sagen also jetzt, dass es mehrere Götter gibt. Ich habe nicht gesagt, Allah ein Privileg. Schauen Sie mal. Ich habe nicht Allah, Sie gesagt, dass es sind. mehrere Götter Also echt, gibt. ich beende, glaube ich, das Gespräch. Ich merke gerade die ganze Zeit, wie unehrlich Sie argumentieren. Ja, belegen Sie doch mal was. Ich Sie mache das die stellen ganze tausend Zeit. Behauptungen. Nein, Sie Sie haben sind noch nichts total belegt. unehrlich, Nichts. echt. Das ist Sie sehr, sehr sagen, Hermann traurig. hat das Nie werde gesagt. Sie ich sterben sagen, und nicht werde ich Wissenschaftler sterben. sagen das. Ja, Also belegen Sie nochmal. doch mal. Bitte laden Sie das Allah hoch. ist ein Bitte, Name. bitte Wo laden Sie das steht hoch. Allah, dass ein Name ist? Sie haben so voll wenige Folger auf YouTube, deswegen, aber selbst die wenigen Folger, die Ihre Videos sehen, bitte laden Sie das hoch und Sie werden sehen, wie unehrlich Sie argumentieren. Ich habe kein einziges Mal gesagt, dass Allah ein Name eines Gottes ist, der nicht wie andere Götter ist oder sowas. Natürlich, es gibt nur einen Gott und Allah ist der Name Gottes. Und diesen Okay. Namen, lass mich ausreden, Mann. Ja, Und ist ja diesen gut. Ich Namen, will ja, wie ist der gut? jetzt Dann halten wissen, Sie was ein Ihren Gott Mund und ist. lassen Sie mich ausreden. Man ist unglaublich, wie oft Sie mich unterbrechen. Allah ist ein Sie Name wissen doch, was Gottes. Gott Und ist. ich habe kein einziges Mal gesagt, dass die Christen nicht Allah benutzen. Ich weiß es ja ganz genau. Ich bin Araber, Sie neunmal kluger Feigling, der nicht mehr Ihren Namen sagt, okay? Wenn ich mal seinen Namen sagen will. Okay, Allah ist ein Name Gottes. Ein Name Gottes. Gott hat mehr als nur einen Namen. Allah ist einer davon, auch der schönste. Okay? Das soll ich erstmal nur klarstellen, damit Sie wissen und die Zuhörer, falls Sie es hochladen, Allah ist kein Privileg oder ein eigener Gott, der ein anderer Gott ist als die Götter, als der Gott der Hören Sie Christen. mal, ich sage Denn gerade, so bitte definieren Sie mal wie bitte, Sie, was ein Auto ist. so, Dann sagen Sie mir, ein Auto heißt so, nein, Emil. Sie haben aber eben, Ich will wissen, Sie haben was ein eben Gott eingehakt. ist. Sie haben eben eingehakt, und das will ich jetzt erklären, falls Sie es hochladen, Leute es wissen und sehen, wie unehrlich Sie sind. Ja, Ich will deswegen, wissen, was ein Gott ist. Ich Allah will ist der nicht wissen, wie Name der heißt. Gottes und genauso, Sie haben dann in der Teilaussage von Ihnen die Wahrheit gesagt, und zwar, dass zum Beispiel die Christen aus arabischen Ländern, sie sagen auch Allah. Das ist ein Beleg dafür, dass Allah nicht irgendwie ein Privileg ist, nur für Muslime, sondern Allah ist der Name Gottes und das ist der schönste Name Gottes. Okay, schön. Ja, So. weiter. Also erstmal um zu wissen, weil das ist ja auch eine Erklärung von Gott. Das ist Nein. ja sein Name. Ach so, sein Nein. Name ist nicht nur ein Teil Ich der will Erklärung. wissen, was ein Da, ich Auto ist. Und erkläre Sie so, wie sagen ich mir, es mein will. Auto heißt Ich Emil. erkläre es Das ist so, doch wie ich keine es will. Erklärung, was ein Auto ist. Ich will wissen, Und was ein Gott ist, nicht wie der heißt. ich erkläre Ihnen, wer ist Gott? Gott, Nicht sein wer ist Name, Gott. sein Was ist ein schönster. Gott? Ich sage Ihnen, wer Gott ist. Nee, ich will wissen, was ein Gott ist. Gott ist der Schöpfer von Himmel und der Erde. Wie Der hat er das denn Schöpfer, gemacht? Okay, nee, ich bin jetzt wir ruhig. Sie Schöpfer, sagen nein, Schöpfer. nein, Okay, ruhig. Schöpfer, ja. Wir sind seine Schöpfung. Und wir erkennen seine Allmacht. Er hat viele Eigenschaften. Nein, ich will wissen, was ein Gott ist. Ich erkläre Ihnen so, wie ich es erkläre. Okay? Und Sie Aber das können ist damit keine zufrieden sein Erklärung. oder nicht. Ja, lass mich schon mal ausreden. Aber Sie Gott, wissen nicht, was ein Gott ich ist. erkläre Ihnen, wer Gott ist. Nein, ich will wissen, was ein Gott ist, nicht wer Gott ist. Gott Ich will ist Gott. wissen, was Die, ein Gott ist. Gott ist, wenn seine Definition. Guck mal, Sie sind voll unehrlich. Lassen Sie mich noch einmal ausreden. Gott sagt im Koran, Laysa kemithlihi shay. Toll. Was nützt mir das, wenn Sie mir jetzt auf Arabisch was sagen? Ich möchte immer auf Arabisch erstmal sprechen, weil das ist Warum? das direkte Wort. Und das direkte Wort ist nicht Ich will vergleichbar mit nicht der das bei der Form. direkte Wort des Es ist Koran. mir Ich will egal, was Sie wissen, was wollen. ein Sie Gott dürfen ist. mir nicht Entweder Sie wissen, was vorschreiben. ein Sie Gott ist, oder Sie wissen Sie nicht, was ein versuchen Gott gerade ist. über die letzten 5 bis 10 Minuten mir die ganze Zeit vorzuschreiben, wie ich was zu erklären habe. Ich Nein, erkläre Sie Ihnen jetzt, erzählen mir wer. irgendwas über den Ich Koran, über erkläre Namen. Ich will wissen, was ein Ihnen Gott ist. jetzt Gott nach dem Verständnis der Muslime. Und wenn es Ihnen nicht gefällt, dann ist es okay. Aber Das heißt, lassen wenn Sie ich Sie mich. was frage, erzählen Sie mir irgendwas über das Wetter und da muss ich Nein. mich mit zufrieden Ich geben. erkläre Ihnen, das, was Sie mich gefragt haben, aber so, wie ich es will, nicht wie Sie es gerne hören wollen. Deswegen, Aha. Gott Also ist ich der frage, was Schöpfer. ein Auto ist und Sie sagen mir, mein Auto heißt Ivan. So, Gott, und das habe ich jetzt ich gar kann nicht. selbst nicht erklären, was Gott ist, weil Aha. ich Ja, bin. okay, dann sagen Sie es. Dann seien Sie doch ehrlich und sagen, ich habe keine Ahnung. Er kann sich mal ausreden lassen, das ist genauso, wie Sie den Koran auch versuchen zu widerlegen, dass Sie einfach aus dem Kontext rausnehmen. Ich bin noch nicht fertig mit dem Satz. Sie Heuchler. Sie sind ein dreckiger Heuchler, wirklich. Und jetzt werden Sie bestimmt genau, was ich gerade sage, hochladen und rausschütten. Aber Sie sind ein dreckiger Heuchler. Lassen Sie mich schon mal ausreden, meine Fresse. Haben Sie Was ist den das denn für ein Koran zur Hand? Verhalten? Seien Haben Sie Sie mal einen leise Koran? jetzt. Seien Sie mal Haben Sie einen leise. Koran zur Hand? Entweder Sie sind jetzt vernünftig und lassen Sie mich richtig ausreden und wir beenden das Gespräch. Ich habe keinen Bock mehr auf so einen Schwachsinn. Ich habe jetzt echt meine kostbare Zeit für Sie gegeben und Sie sind unglaublich unverschämt und unehrlich, wirklich. Lesen Sie mal Sie werden sterben. Ich sage 1625. Ihnen, Gott sagt, Gott, ich kann Gott nur so beschreiben, wie Gott sich selbst mir beschreibt, Sie weil ich sind also kein nicht in der Wissen. Lage, Ich selber zu habe. denken und Ich, selber eine Erklärung natürlich zu bin ich da entwickeln. selber zu denken, aber ich bin beschränkt in meinem Verständnis. Ich bin beschränkt in meiner Wahrnehmung. Ich kann zum Beispiel Gottes Das stimmt. Existenz selbst kann ich nicht sehen. Gott zeigt sich uns in diesseits, zeigt uns Gott sich nicht. Und deswegen kann ich Gottes Wesen nicht beschreiben, außer so, wie er es mir gesagt hat. Beziehungsweise am besten so, wie er es mir gesagt hat. Ich kann gewisse Eigenschaften Gottes erkennen durch die Schöpfung. Und zwar zum Beispiel durch die Schöpfung. Durch die Schöpfung erkenne ich zum Beispiel die Allmacht Gottes, weil ich sehe, wie gewaltig diese Schöpfung ist und wie gewaltig muss dann eben der Schöpfer dieser Schöpfung sein. Das heißt, Warum gewaltig? ich kann durch eigenes Denken Gott erkennen. Ich Dann kann. sagen Sie mir doch, was ein Gott ist. Sie labern irgendwas rum Dann von der Schöpfer und der heißt lassen Sie Egon. Ja, mich. aber das nützt mir nichts. Ich will wissen, was er ist. Also, der allmächtige Schöpfer Allmächtig. Was ist denn Allah. allmächtig? Ist Allah. Er ist der Kann denn Schöpfer. Gott, allmächtig wie er ist, einen noch allmächtigeren Gott erschaffen? Gott ist einzig und ist ein Gott. Gott kann machen, was er will, aber Aha, Gott er ist nicht kann also erschaffen. ein Objekt erschaffen, was nicht zu Gott zerstören ist ist. nicht erschaffen. Ein Gott Kann ist ein bei Gott ein ein. Hallo, Sie haben Objekt eine Frage gestellt, erschaffen, Mann. Lass mich doch was die eine nicht Frage zerstörbar ist? beantworten. Sie unehrlicher, dreckiger Mensch, wirklich. Sie Das sollen ist mir so sagen, ob unehrlich, wie Sie ein sich Gott verhalten. ein Objekt erschaffen Ich, kann, was nein, Sie haben unzerstörbar eben gefragt, ist. kann Gott ein Gott erschaffen? Ich sage erstmal, Gott erschafft, was er will, wie er will. Aber die Definition von Gott ist, dass er keine Schöpfung ist. Gott ist nicht erschaffen, weder schafft, er ist nicht geboren und noch gebärt er. Gott existiert durch sich selber. Gott sagt im Koran, Leysa kemithlihi Shay. Ihm ist nichts gleich. Okay. Kann denn Lassen Sie mich Gott auch Ihre ein Frage Objekt beantworten. erschaffen, was unzerstörbar ist? Gott sagt, nichts ist ihm gleich. Das heißt, wir vergleichen Gott mit gar nichts. Wir können uns niemals Gott genau vorstellen. Das sage ich jetzt mal ganz klar, weil Sie hier fragen, was ist Gott, wie ist Gott, wer ist Gott. Sie können sich es eins zu eins niemals vorstellen. Niemals. Es ist unmöglich. Sie haben, weil ein Mensch kann nur damit arbeiten, was er hat. Sie können mit der Schöpfung arbeiten, dadurch erkennen Sie Gottes Allmacht. Sie können durch das, was Sie haben, arbeiten. Aber etwas, was Sie gar nicht es erfassen, das können Sie nicht begreifen. Und Gottes Allwissenheit zum Beispiel, die können Sie niemals erfassen. Sie können niemals begreifen, wie wissend Gott ist. Das ist für einen Menschen nicht möglich, weil ein Mensch Okay. ist beschränkt. Okay, Okay? weiter. Deswegen Gott sagt im Koran, nichts ist ihm gleich, sinngemäß. Okay? So, Und was ist jetzt ein Gott? Gott beschreibt sich in der Sura 112, sehr schön, in kurzen Versen. Er sagt, Qul huwallahu ahad. Da. Sag, Ich kann es auf Deutsch Mann, hören. das ist sehr respektlos, wirklich. Ich will es nicht auf Arabisch. Ich will Ich wissen, ich beende will nie keine Zitate haben. Ich will das wissen von Gespräch. Ihren Ich beende das Worten, was Gespräch. ist Ich ein habe Gott? meine eigenen Prinzipien verraten in dem Sinne, dass ich trotz der Sinnlosigkeit der Diskussion weitergemacht habe. Ich bin sehr emotional geworden. Ich habe Sie einen dreckigen Heuchler genannt. Das Dreckige nehme ich zurück. Und das Heuchler auch. Ich weiß nicht, was Sie sind. Vielleicht sind Sie einfach nur dumm und haben keine Ahnung. Ich entschuldige mich jedenfalls, dass ich Sie beleidigt habe. Und ich beende das Dann sagen Sie mir Gespräch. doch mal, was allmächtig heißt. Ich beende das Gespräch. Also sie können es nicht Sie erklären. stellen mir Fragen, aber sie lassen mich nicht richtig antworten und Nein, ich will eine Frage Sie könnten sich beantwortet befassen. haben und Ich nicht, dass Sie jetzt irgendwie was aus dem Buch schicke Ihnen vorlesen. jetzt, weil Sie meinen, ich bin der Einzige, der das behauptet. Ich schicke Ihnen jetzt mal eine Seite, die heißt www.dasendziel.de. Dann können Sie draufgehen und da werden auch meine Behauptungen wiedergegeben und dann können Sie es überprüfen. Der Islam ist die einzige wahre Religion. Und wenn das falsch ist, was da steht, was mache ich Rationalität. dann? Rationalität. Es ist richtig, was da steht. Wenn Rationalität. das nicht der Durch Fall mein ist, was denn Verstand. Mein dann? Verstand hat mir bewiesen, dass es richtig ist. Ich kann den Herr Kraus haben, ich kann den Einstein haben, ich kann haben, wen ich will. Und ich kann einen 10-jährigen Jungen haben. Ich überprüfe ihre Aussagen und gehe mit meinem Verstand diese Sache nach und bin ehrlich. Dann werde ich die Wahrheit erkennen. Die Wahrheit ist immer von der Falschheit zu unterscheiden. Ja Immer. gut, Sie sind aber nicht ehrlich. Wie Und heißt die Sie, ja, Seite? da sieht man ja, wer ehrlich ist, wenn nicht. Habe ich Ihnen Wie heißt gerade, die Seite? Ja, habe ich Ihnen, ich hab's vergessen. ich habe es Ihnen gerade Entschuldigung, eingetippt. ich war unaufmerksam, Herr Lehrer. Ja, Würden Sie es nochmal wiederholen für sind mich? Sie gerade wieder nicht, weil Sie mich immer ständig unterbrechen. Wenn Sie mich gerade zum zigfachsten wieder unterbrochen hätten, hätten Sie mir gerade zugehört, hätten Sie gehört, dass ich sage, ich habe es Ihnen gerade geschickt per Chat. Ja, ah, sehen Sie mal. Dann sehen Sie mal selber, wie unaufmerksam Sie mir gegenüber sind durch Ihre Dasendziel.de. ständige Zwischenreden. Sie wollen, die sind, Die ich Reise glaube, Sie sind einfach beginnt. sehr hochmütig, aber ich weiß natürlich nicht. Letztendlich werden Sie sterben und Sie wissen nicht, wann Sie sterben werden. Sie Das haben stimmt. keine Jetzt Garantie. endlich reden Sie. Jetzt macht es Sinn, Sie was Sie sagen. haben keine Garantie, wann Sie sterben und dann werden Sie Das schon die stimmt. Wahrheit entdecken. Und Gott Nein, wird dann bin Ihnen. ich tot. Ja, was kommt denn nach dem Tod? Wissen Sie, was nach Ja, dem dann bin Tod ich kommt? tot. Was kommt denn nach dem Tod? Wie, was kommt nach dem Tod? Gar nichts, dann bin ich tot. Was ist Ihr Beleg dafür, dass nichts nach dem Tod kommt? Kann ich nicht belegen. Warum soll ich denn glauben, dass etwas kommt? Also, was Allah sagt im Koran? Der Koran erzählt so viel Blödsinn. Wieso soll ich das Allah glauben? subhanahu wa ta'ala sagt im Koran: Am khuliqu min ghairi shay'in, am humul khaliqun, am khalaqus samawati wal ardi, Marcel Krass! bal la Das ist yuqinun. von Marcel Krass. Ich bin Allah wahnsinnig. sagt im Koran. Das ist ein Idiot. Das ist ein Vollidiot. Das ist ein Ingenieur, der die Leute verarscht. Und jetzt kommt das Endziel. Und da kriegen sie ihre Argumente her. Ja, okay, Also, jetzt es ist verstehe ich einiges. sehr, sehr traurig, wie Sie sich verhalten. Von Ich Marcel denke, Krass. wenn Jetzt kommt Sie. noch vom Abu Naji die Zahlentheorie. Und dann habe ich auch eine. Ach, Kinder, Also nee, hört doch mal wirklich. auf. Warum können Sie nicht mal so ehrlich sein und sagen, ich habe keine Ahnung und ich will mich nicht Wenn Sie weiterbilden, ehrlich sind, anstatt dann jetzt so einen merken Blödsinn Sie, zu wir erzählen? beide wissen, wer ehrlich ist. Wir wissen Ah. ganz genau, wer ehrlich ist. Und Sie sind in Zweifel über die Wiederauferstehung. Sie Nein, ich sind bin in nicht im Zweifel Zweifel. über die Wiederauferstehung. Ja, Sie haben keinen einzigen Beweis dafür, dass es nicht gibt. Sie haben nicht existiert, Sie waren tot. Sie waren tot. Sie haben nicht existiert und Sie sind lebendig geworden. Sie wurden erschaffen. Denken Sie, derjenige, der Sie aus dem Nichts erschaffen hat, Meine denken Sie für Eltern, ihn, mein denken Vater Sie, und Ihr meine Mutter, Vater hat Sie nicht erschaffen. die haben mich Denken Sie erschaffen. derjenige, denken Sie diejenige Person, kann Sie dann nicht wieder, nachdem Sie gestorben sind, wieder erschaffen? Mein Vater und meine Mutter Das können ist das kein nicht, Problem für die nein. Person. Und Sie werden wieder auferstehen. Und Sie sind sehr, sehr unehrlich. Das habe ich definitiv Nein, ich bin gemerkt. nicht unehrlich, ich bin einfach nur Sie kritisch. werden Und sterben. Sie Nein, stellen Behauptungen ich bin auf, die Sie nicht kritisch. belegen können Ich und bin sagen kritisch. dann, ich bin unehrlich. Und damit ist die Diskussion beendet. Und ich hoffe für Sie, Sie werden bereuen, was Sie sagen, was Sie tun, wie unehrlich Sie argumentieren. Vielleicht werden Sie sich nochmal Gedanken darüber machen und das sich genauer angucken. Und wenn nicht, ich kann Ihnen nur die Botschaft überbringen. Annehmen können Sie sie nur selber, beziehungsweise nur Gott kann Sie recht leiten. Jetzt geht das Predigen los. Nur Kommen Gott denn kann von Sie. Ihnen Ja, noch ich irgendwelche komme zum Punkt. Belege? Beschicken Gott, Sie mir noch irgendwelche Belege? ich habe gemerkt, dass Sie nicht ehrlich sind. Deswegen, Ach warum soll ich mir so, Zeit nehmen? deswegen kriege ich auch keine Belege. Das heißt, Sie können Sie behaupten, können was Sie wollen. Wenn ich selbst. das nicht glaube, was das Schwachsinn ist, Ich dann habe können Sie ja das meine nicht belegen. Behauptung. Und wenn ich dann sage, ja, ich brauche Belege, dann sage ich, nee, Sie sind unehrlich und ich schicke Ihnen noch keine Belege. Ich kann es Ach belegen, Kinder, ich kann ihr es seid doch. belegen und Sie können selbst die Behauptungen überprüfen. Sie können es nicht belegen, weil es Blödsinn ist. Ich Es gibt keine kann. Wissenschaftler, die sagen, jawohl, das Universum hatte einen Anfang. Das gibt es nicht. Wie Es gesagt, gibt keinen ernsthaften wenn Sie Physiker ehrlich, oder wenn Sie die Wahrheit Kosmologen, der suchen, heute so etwas behauptet. wenn Sie die Wahrheit suchen, dann können Sie das überprüfen und Sie werden diese Aussagen finden von Wissenschaftlern, die Nein, das werde ich nicht behaupten. finden. Dann zeigen Sie mir noch einen. Sie stellen die Ich Behauptung kann auf, das aber Sie gerne sind nicht in machen. der Lage. Ich frage Sie, was allmächtig Okay, ist. Sie Ja, sagen, wenn ich Sie bin nicht nicht in der Lage. belügen. Und Ich das Sie. frage Sie, was ist Allwissen? Wie hat das mit freien Willen zusammenzuhängen? Können Sie nicht beantworten, Ich aber kann Ihnen ich bin alles der beantworten. Unehrliche. Sie stellen Ich habe Ihnen Behauptungen auf, alles die Sie nicht. beantwortet. Ich kann Ihnen alles Nein, beantworten. ich habe Sie gesagt, lassen mich kann gleich ein Gott ausreden. einen weiteren Gott erschaffen? Ich Aber habe was Ihnen haben Sie darauf gesagt? gesagt, Gott ist von der Definition her unerschaffen. Okay? Wie Gott ist es? selber, Also Sie kann will Sie ein Gott sagen, keinen Gott erschaffen? Hallo, Gott ist von der Definition nicht erschaffen. Deswegen ist es vollkommen unlogisch, was Sie gerade sagen. Gott kann machen, was er will. Er ist zu allem Er kann machen, fähig. was er will. Aber Okay. Gott an sich, die Bezeichnung Gott ist etwas, ist der Schöpfer. Gott ist Gott. Was bedeutet Gott? Gott ist von der Definition her unerschaffen. Deswegen, wenn etwas erschaffen ist, ist es schon von der Definition her kein Gott. Also kann ein Gott Ja. keinen Gott erschaffen? Ey, hören Sie mir eigentlich zu? Das ist meine Antwort. Gott ist von der Definition her unerschaffen. Okay. Gott erschafft was, Gott macht, was er will. Gott Okay, wenn selber er ist will. unerschaffen von Kann der er denn, Definition her. Gott ist kann, einer. okay, Okay? kann Gott ein macht, Gott was er will, Alter. Und das kann ist un ein, da sieht man, wie unehrlich du bist. Dann kann sieht man, ein wie Gott, unehrlich du bist, dass du einfach, das ist wie wenn du sagst, kann ein Mann ein Kind gebären? ein Kann Mann ein kann Mann ein ein Kind Kind. gebären? Ich frage dich jetzt, kann ein Mann ein Kind gebären? Es kommt darauf an, was er für eine Ausstattung hat. Nein, kommt Wenn er nicht eine drauf an. Ein Gebärmutter hat, Mann, dann ja. nein, dann ist es kein Mann, das ist eine Frau. Machst du lächerlich, machst du dich, ey. Nein, Mann ist Du mit einem machst dich X-Chromosom. richtig lächerlich. Und stell das online, stell das Kann online, ein stell das online, Gott stell das online und ein schick mir den Link unzerstörbares und Objekt erschaffen? ich werde meine Belege unter deine Videos posten. Dann bekommen Leute einen ganz klaren Beweis, wie sehr du lügst. Weil dann werde ich belegen, dass es Wissenschaftler gibt, dass es viele Aussagen auch in Dokumentationen, zum Beispiel gerade spontan fällt mir eine Doku ein, wo das eine Astronomer, wer auch immer, ein Experte in der Doku, der wurde befragt, dann hat er ganz klar gesagt, hat einen Anfang. Und du Lügner sagst, keiner behauptet das. Stell das online, schick mir den Link und ich werde da unter deinem Video diesen Link danach posten. Kriege ich jetzt Wenn eine du Antwort oder ehrlich, nicht? ich habe dir schon geantwortet, du Nein, ich Happel. habe gefragt, kann ein Du Gott ein bist ein Objekt, Happelmann, wirklich. kann ein Gott ein unzerstörbares Objekt erschaffen? Gott ist zu allem fähig. Gott hat zu allem die Macht. Also kann er ein unzerstörbares Objekt erschaffen? Ja, Gott kann ein unzerstörbares Objekt erschaffen, Das natürlich. heißt, er kann es nicht zerstören, es ist unzerstörbar, also kann er nicht alles. Nein, er selbst kann es erschaffen, kann es zerstören, weil das ist ja eben seine Allmacht. Also kann er nichts Unzerstörbares erschaffen. Doch, er kann es, wenn du sagst, er schafft etwas, das unzerstörbar ist, für ihn selber, dann hat er sich auch selbst schon eingeschränkt. Das ist genau deine Argumentation. Aha, also kann er es nicht. Also Genau kann ihr das ist, Gott kein nein, das ist unlogisch, diese unzerstörbares Frage. Objekt erschaffen? Das ist unlogisch, was du sagst, weil du würdest ihn doch einschränken, wenn er allmächtig ist. Du schränkst ihn doch gerade selber ein. Du schränkst ihn mit Ich deinem nicht. Verständnis ein, natürlich, weil wenn du sagst, dass Gott etwas schafft, was er selber nicht einschränken kann, da gibt es ja nur die eine Antwort sozusagen. Du kannst nur falsch antworten sozusagen, aber die Frage an sich ist sozusagen falsch. Gott kann schaffen, was er will und Gott kann auch genauso kaputt machen alles, was er will, weil er ist unbegrenzt. Er kann erschaffen etwas, das nicht zu zerstören ist, durch die Schöpfung und so weiter und so fort. Also kann Aber es nicht zerstören. er selber, nein, durch die Schöpfung und so weiter und so fort, durch seine Schöpfung. Aber er selber kann es natürlich zerstören, weil er selbst Also kann schränkt er sich nichts nicht ein. Unzerstörbares erschaffen. Na klar kann er Unzerstörbares erschaffen. Sie Aber haben gerade gesagt, er kann es ja, zerstören. nicht was von ihm selber. Von ihm selber natürlich kann er es zerstören, klar. Also kann er nichts Unzerstörbares erschaffen. Ja, was er selber zerstört, ist natürlich unbegrenzt. Klar, er kann zerstören, was er will. Also kann er nichts Unzerstörbares erschaffen. Gut, dann sind wir da einig. Also kann ihr Gott nicht alles. Du argumentierst unlogisch. Ach, Diese jetzt duzen wir Frage uns ist plötzlich. unlogisch an Okay. sich. Nein, die Frage ist nicht unlogisch, die Frage ist sehr logisch. Ich will nur wissen, ob ihr Nein. Gott etwas Unzerstörbares erschaffen kann. Und dann sagen Sie nein und dann sagen Sie Es ja. gibt Und ich nur, erwarte denn auf jetzt? diese Frage kann man nur falsch antworten. Die Frage an sich ist schon falsch, weil die Frage an sich schränkt Gott ein. Wenn du die eine Antwort gibst und Ich sagst, schränke doch Gott nicht ein. natürlich Ich schränkt, nehme die mich denn Frage dazu. Ich kann selbst doch. schränkt Gott ein. Lass mich erklären, warum. Lass mich erklären, warum du Ich Lügner, kann doch gar nicht, kann kein unehrlicher Gott Mensch. einschränken. Ich Lass glaube doch mich gar nicht, dass Gott erklären, nicht warum du Gott existiert. einschränkst, wenn du sagst, wenn du auf diese lügnerhafte Frage und dann hast du ultimativ bewiesen, dass du ein Lügner bist und dass du nicht die Wahrheit suchst. Lass mich ausreden, du Idiot. Wenn du fragst, kann Gott etwas erschaffen, was er selber nicht zerstören kann, dann würde er sich selber direkt einschränken. Das heißt, vom Beginn der Frage selbst ist Gott eingeschränkt, du Idiot. Und das ist aber nicht der Fall. Das ist nicht der Fall. Gott kann machen, was er will. Und das dazu gehört eben auch, dass er zerstören kann, was er will, und dass er erschaffen kann, was er will. Okay, also, ganz also einfach. Kann das nicht. Du Vollidiot, Alter. Das ist ein richtiger, kann das nicht. Das ist ein richtiger Idiot. Ja, das behauptest warum können du? Sie nicht zugeben, ihr Gott kann nicht alles? Das ist überhaupt nicht so. Das ist eine Behauptung von dir, du Vollidiot, Alter. Du wirst schon noch sehen, Gott kann sich selbst. Ich hab doch nur eine Frage. Gott kann sich selbst was verbieten. Warum gehen Sie denn so sauer? Gott kann zum Beispiel sagen, ich selber will nicht, dass etwas, dass es zerstört wird. Zum Beispiel, Gott hat sich selber Unrecht verboten. Deswegen ist Gott nicht eingeschränkt, weil Gott sich selbst etwas verboten hat. Und deswegen, Gott kann sich selbst zum Befehl machen, dass etwas nicht zerstört wird. Okay? Aber natürlich hat er die Fähigkeit, es zu zerstören. Das schränkt ihn nicht in seiner Allfähigkeit, in seiner Allmacht ein, du Trottel. Du bist, rufe zum Weg deines Herrn mit Weisheit und schöner Ermahnung und